Also, der Kern des Heilungsdienstes geht eigentlich darum, dass du Leute dahin führst, dass sie glauben, dass sie jetzt empfangen. Ja. Weil wenn sie glauben, dass sie morgen empfangen oder übermorgen empfangen, dann ist, damit sage ich jetzt nicht, dass sich Heilungen nicht übermorgen oder morgen auch erst manifestieren können. Das gibt es schon. Aber sie müssen jetzt glauben, dass sie jetzt empfangen. Sie empfangen es ja jetzt. Auch wenn es sich in 2 Tagen manifestiert, empfangen sie es trotzdem jetzt. Wenn sie es jetzt nicht empfangen, manifestiert sich es auch nicht in 2 Tagen. Ja. Das heißt, es geht darum, im Glauben, oder es geht darum, sie dahin zu führen, dass sie im Glauben empfangen. Ja. Und dazu gibt es eben zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das letzte Mal einige Griffe demonstriert. Wer von euch kennt alles den Griff, wie man für Sachen mit Halswirbelproblemen betet? Ja? Wir können sie nochmal ganz kurz, ein paar sind ja neu dabei, ganz kurz durchgehen. Einfach, ich mache es jetzt ganz kurz, einfach irgendjemand, Marina, kommst du mal gerade her? Ich demonstriere es mal mit dir. Also Halswirbelsäule wäre, ich muss mal, hältst du es mir mal? Ja. Wäre also praktisch hier die Hand hinter die Halswirbelsäule, die Finger vorne an den an das Ohr. Damit kannst du Halswirbelprobleme oder aber auch Tinnitus, auch Dinge wie Sinusitis, also sprich Nebenhöhlenvereiterung und so weiter, bist du da ja auch mit dem Finger. Und es hängt auch oft miteinander zusammen, auch mit Verspannungen und so weiter. Tinnitus auch manche Ohrprobleme und so weiter, Klingeln im Ohr etc. Das kannst du, der kleine Mann im Ohr geht raus. Und so, also der Halswirbelgriff. Ja. Warum tun wir das? Einfach, weil es bei den Leuten, den Leuten hilft zu glauben, dass jetzt ganz gezielt die Kraft Gottes auch in die Halswirbelsäule hineingeht. Und es ist ja auch so. Ich meine, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Also wenn du die Hand auf die Stelle legst, wo das Problem ist, kann es zumindest nicht schaden. Amen. Dann beim Thema Brustwirbel, bleib nur da, beim Thema Brustwirbelsäule, da sagst du der Person, dass sie die Hände, genau, dass sie die Arme ausstreckt, ja, halt du mal, die Arme zusammentut, ja, so, also bei Marina ist jetzt kein Problem, die braucht da jetzt eigentlich kein Gebet, aber wir beten trotzdem. Ja, also du kannst hier feststellen, an den Fingern kannst du feststellen, ob hier hinten was verschoben ist in der Brustwirbelsäule oder auch, ob die Arme generell unterschiedlich lang sind. Das kann natürlich auch sein, wie bei den Beinen auch, da gibt es ja beides. Entweder sind die Knochen unterschiedlich lang oder aber es ist was an der Lendenwirbelsäule hinten verschoben und deswegen kommen die Beine unten unterschiedlich lang raus. Ne? Wenn die unterschiedlich lang sind, dann kannst du einfach sagen, halt, Moment, bist ja noch nicht geheilt. Dann kannst du einfach den Befehl geben, kommt in die Ordnung Gottes, Knochen, Sehnen, Wirbel, Nerven, Bänder, kommt in die Ordnung Gottes und befiehlst den Armen auf die gleiche Länge zu kommen. Ja? Und dann lässt sie nochmal zusammen machen und dann lässt sie selber schauen und dann wird sie sehen, okay, es ist gleich lang und somit geheilt. Und dieses allein, du musst es so sehen, allein, dass das eine Person sieht, hey, vorher waren meine beiden Arme unterschiedlich lang und jetzt sind sie gleich lang, da schnackelt es schon. Oh, dann sagt sie, oh, dann habe ich es empfangen. Und dann kann sie auch viel leichter nehmen, dass plötzlich die Schmerzen weg sind. Das einfach empfangen, das Glauben, ja, und dass die Probleme weg sind. Ja. Das sind einfach so Points sozusagen, die den Leuten helfen, das zu empfangen. Genauso bei der Lendenwirbelsäule, wenn du dich mal kurz hinsetzt oder setz dich mal dahin, dann sehen es die Leute besser. Genau, und dann hältst du und dann tust du die Beine auswachsen lassen. Ja, das ist das Gleiche. Ja, Marina hat jetzt gleich lange Beine auch, also bist super gut geheilt. Preist du? Ja, du bist ja lang genug in der Gemeinde, da solltest du gleich lange Beine haben. Also, wenn sie unterschiedlich lang sind, dann kannst du eben den Befehl geben und es hängt ja oft zusammen mit der Lendenwirbelsäule hin, gibst du den Befehl, dass die Lendenwirbel in die Ordnung Gottes kommen, die Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder, Bandscheiben in die Ordnung Gottes kommen und dass die Beine auf die gleiche Länge wachsen. Wenn natürlich die Knochen unterschiedlich lang sind, dann befiehlst du dem einen Knochen zu wachsen oder dem anderen zu schrumpfen. Da fragst du am besten vorher, was die Person lieber will, ob sie lieber größer sein will oder lieber kleiner. Die meisten, habe ich festgestellt, wollen größer sein, aber ja, wie auch immer. Also das haben wir schon oft erlebt. Die waren dann auch tatsächlich in der 2 Zentimeter teilweise größer. Preist den Herrn. Okay, und wenn jetzt die Person dann nachher nach deinem Gebet, machst du es wieder zusammen und dann sieht die Person, wow, vorher waren meine Beine unterschiedlich lang und jetzt sind sie gleich lang, dann baut es den Glauben auf. Und dann kann sie im Glauben auch viel leichter nehmen, dass wenn ich jetzt sage, okay, steh auf, teste deine Lendenwirbelsäule, schüttel mal die Beine durch, dass sie schmerzfrei ist und dass die Bewegungseinschränkungen weg sind. Ja? Okay? Und dann noch der letzte Griff jetzt im Bereich Wirbelsäule, G-Apparat, wäre die Hüfte. ja, wo du deine Hände, da musst du natürlich fragen, auch, ob du das darfst, ja, und tust natürlich mit entsprechendem Respekt, also nicht so, ja, so sondern legst einfach deine Hände hier auf die Hüfte und dann befiehlst du, wenn zum Beispiel eine Fehlstellung in der Hüfte ist oder wenn Schmerzen in der Hüfte sind oder wenn der Arzt gesagt hat, sie braucht ein neues Hüftgelenk und so weiter. Und dann befiehlst du, den Hüft- und Beckenknochen in die Ordnung Gottes zu kommen. Manchmal beginnt dann, da beginnt auch ein bisschen was. Halleluja. Oft ist es so, wenn wirklich eine massive Verschiebung ist in den Becken oder Hüftknochen, dass das wie beginnt zu rotieren. Ohne dass du was machst, ohne dass du was bewegst, beginnt es zu rotieren. Und es hängt damit zusammen, dass auch durch diese Rotation bringt Gott die Knochen wieder in die richtige Ordnung. Wie er das genau macht, frag mich nicht. Ich habe es nur festgestellt, dass es so ist. Ja. Also häufig einfach dann, dass das Becken beginnt zu rotieren. Ja. Und dann wartest du einfach so lange, bis das Becken ausrotiert hat. Ja. Und allein schon das, dass es rotiert, ist wiederum ein Glaubenszeichen für den, der es sieht. Weil ich frage dann immer und sage, machst du das? Dann sagt sie, nee, mache ich nicht. Dann sage ich, ich mache es auch nicht. Also muss es Gott sein. Dann sagt die Person, oh wow, dann ist Gott ja am Wirken. Ja. Und es baut schon wieder den Glauben auf. Ja. Alles geht letztendlich um diesen Glauben und deswegen ist wichtig, dass du im Glauben handelst. Das heißt auch, dass du erwartest, dass es gut ist. Immer wenn zum Beispiel für so irgendetwas gebetet wird, zum Beispiel die Person konnte jetzt schlecht laufen oder so, sag nie nur, oh ja, super, jetzt haben wir gebetet, geh hin in Frieden, sondern lass es immer sofort testen. Und das mit dem Testen, das musst du auch richtig verstehen, das Testen ist eigentlich nicht ein Testen, sondern das, bleib noch da, ich habe noch einige Sachen. Das Testen ist eigentlich nicht ein Testen in dem Sinn, sondern es ist eigentlich ein im Glauben hineingehen in die Heilung. Deswegen sage ich immer zu den Leuten auch, halt jetzt nicht Ausschau nach dem Schmerz, sondern halt Ausschau nach der Heilung. Das heißt, du bewegst dich im Glauben hinein. Amen. Okay, also das sind zum Beispiel einfache Glaubenshandlungen, sage ich mal jetzt, im Bereich der Wirbelsäule. Was ich zum Beispiel die letzte Zeit öfters gemacht habe, ich weiß nicht warum, das hat mir der Heilige Geist einfach so geführt. Zum Beispiel hatte ich eine Frau in Augsburg, aber auch jetzt an anderen Stellen, aber die in Augsburg erinnere ich mich jetzt gerade besonders, die hatte seit 15 Jahren oder 10 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, eine Frozen Shoulder. Also Frozen Shoulder ist ein Syndrom, wo du eigentlich deinen Arm nur etwas so heben kannst und weiter geht's nicht. Das ist hier wie eingefroren da. Und das hatte sie seit 10 Jahren. Das heißt, sie hatte 10 Jahre lang ihren Arm nie höher gehoben als das. Also Schulterproblem. So, und dann kannst du mal das Mikrofon halten? Bleib einfach da. Und dann kannst du im Glauben, nimmst du dieses Schultergelenk, ja, und jetzt kommt auch ein Stück weit, also das habe ich da in Augsburg zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, was ich da erlebt habe, da kam auch die Liebe ins Spiel, ja, weil das Zweite, von dem du übernommen sein solltest, neben dem Geist der Kühnheit, ist immer die Liebe, ja. Ich habe einfach gespürt, wie die Liebe Gottes mich einfach in dieses Schultergelenk reingeführt hat. Habe einfach gebetet und habe mich einfach auf das Schultergelenk konzentriert und ich habe einfach so die Liebe des Vaters gespürt und seine Sehnsucht, dass diese Frau einfach schmerzfrei und beschwerdefrei ist und habe das einfach reingelassen in dieses Schultergelenk. Ja. Also ist der durch die Liebe wirksame Glauben. Amen. Liebe ist das Wichtigste überhaupt. Die Sache ist die, selbst wenn Leute, was wir natürlich immer weniger erwarten und auch immer weniger erleben, selbst wenn Leute von ihren Symptomen nicht sofort frei sind, ja, wenn du sie liebst, geht trotzdem was rein und es passiert was. Weil sie werden nämlich von Gott berührt. Die Liebe ist nämlich Gott. Amen. Die Liebe ist Gott. Das heißt, die Menschen zu lieben, ist zentral für jeden Heilungsdiener. Amen. Also, da geht es letztendlich um die Motive der Herzen. Setzt euch ganz ruhig hin. Da geht es... Das sind Stühle. Okay. Setzt euch ganz ruhig hin, einfach ohne irgendwas. Ja. So, weil wir sind mittendrin. Wo war ich jetzt? Die Motive sind von entscheidender Bedeutung bei deinem Heilungsdienst. Wenn dein Motiv in erster Linie das ist, dass du sagst, ich will einfach erfolgreich sein als Heilungsdiener. Ich will einfach, dass Gott meinen Dienst bestätigt, ja? Dann ist es noch nicht 100% das göttliche Motiv, ja? Sondern das ist eigentlich selbstsüchtig, ja, im Kern. Ich meine, Gott will, dass wir erfolgreich sind, natürlich, und du darfst dir auch wünschen, dass wirklich die Sachen bei dir passieren, das ist in Ordnung. Aber das tiefste Motiv muss immer sein, dass du einfach innerlich bewegt bist darüber, dass Menschen krank sind und Gott möchte, dass sie gesund sind. Amen. Das heißt, davon sollten wir geleitet und getrieben sein. Ja? Es ist der durch die Liebe wirksame Glaube. Der Glaube wird erst durch die Liebe wirksam. Amen. Deswegen gib dich immer wieder dieser Liebe hin, auch in der Vorbereitung für deinen Heilungsdienst. Weißt du, bete für die Kranken. Heilungsdiener sollten Leute sein, die regelmäßig für die Kranken beten. Nicht nur, wenn sie hier sind und Heilungsdienst machen, sondern denen es einfach ein Herzensanliegen ist, in deiner persönlichen Zeit mit Gott. Ja. Du musst es nicht unbedingt jeden Tag, aber schon öfters einfach, betest du einfach dafür, dass Gott die Kranken heilt, dass er durch dich Menschen berührt, dass durch dich Menschen befreit werden, dass durch dich einfach Menschen die Liebe Gottes erfahren. Ja. Und von dieser Liebe übernommen im Heilungsdienst gibt der Kühnheit des Glaubens, von der wir gerade gesprochen haben, letztendlich den entscheidenden Kick. Amen. Also wie war das neulich bei der Frau in Augsburg, wo ich gerade gesagt habe, ich habe meine Hände aufgelegt auf das Schultergelenk und ich habe einfach gespürt, wie die Liebe des Vaters einfach in dieses Schultergelenk reingeht, habe es da reingelassen und habe das gesehen im Glauben, dass dieses Schultergelenk geheilt wird. Und dann habe ich Folgendes gemacht als Glaubenshandlung, weil wir sind gerade bei Glaubenshandlungen, ne? Kühne Glaubenshandlungen. Ich habe zu ihr dann einfach gesagt, du, ich zähle jetzt bis 3 und bei 3 heben wir zusammen den Arm, ne? Ich sage immer, heben wir zusammen. Weil was du nie tun solltest, ist zum Beispiel, gerade wenn jemand Frozen Shoulder hat, dass du einfach bumm, den Arm hochreißt. Da kann sein, da kugelst du ihren Arm aus oder wie auch immer, oder sie schreit auf vor Schmerzen, wenn das nicht im Geist passiert. Amen. Deswegen sage ich immer, wir machen das zusammen. Ich helfe dir dabei sozusagen, aber wir machen das zusammen. Ja? Und dann habe ich einfach gesagt, habe ich gezählt, habe gesagt, 1, 2, 3 und dann habe ich einfach ihr Ding und sie hat es hochgenommen, ich habe es einfach begleitet. Ja? Sie hat allerdings ein bisschen schneller gemacht. Ja? Und wumm, war das Schultergelenk geheilt. Halleluja. Amen. Okay. Also das ist tatsächlich ein Glaubenstrick. Ja? Bei Augen mache ich es zum Beispiel auch oft so. Wenn jemand zum Beispiel blind ist oder fast blind ist oder Schleier vor den Augen sieht oder wie auch immer, dann lege ich erstmal meine Hand auf die Augen, ja, als Kontaktpunkt, das setze ich frei. Vater, ich befehle diesen blindmachenden Geist zu weichen, ich befehle diesen Augen geheilt zu sein und so weiter. Ich bete für die ganze Sache und wenn ich merke, jetzt ist die Salbung Gottes reingegangen, dann sage ich, hey, wenn ich bis 3 zähle, dann nehme ich meine Hand weg und dann möchte ich, dass du sofort irgendwo entweder ins Licht schaust, wenn sie einen Schleier hat, um zu sehen, ob der Schleier weg ist, oder wenn sie zum Beispiel auf die Ferne nicht sehen konnte, auf die Ferne sehen, oder wenn sie überhaupt nur ganz wenig sehen konnte, einfach mich anschaut und mir sagt, was sie sieht. Ja? Das heißt, ich gehe praktisch diesen Glaubensschritt, ja? Weil wichtig ist immer, warum mache ich das? Ich mache das, um den Verstand der Leute zu überlisten. Manchmal ist es so, wenn ich einfach die Hand wegnehme und sage, jetzt teste mal, ja, einfach so, ne, dann kann es sein, dass die Leute Ausschau halten nach dem Problem immer noch. Wenn ich aber sage, ich zähle bis 3 und dann sagst du mir, was du siehst, dann halten sie Ausschau nach der Heilung. Amen. Und dann sage ich 1, 2, 3, Hand weg und dann, was siehst du? Und ich weiß jetzt nicht, in wie viel Prozent der Fälle, aber in einem sehr hohen Prozentsatz, wenn ich das mit Leuten gemacht habe, hat sich's zumindest deutlich verbessert in irgendeiner Form. Ja, dass der Schleier entweder weniger geworden ist oder weg ist, oder dass die Kurzsichtigkeit weniger ist oder ganz weg ist. Dass da, wo zum Beispiel, neulich hatte ich jemanden, die konnte praktisch gar nichts sehen, die konnte eigentlich nur hell und dunkel unterscheiden und dann hat sie schon wieder begonnen, beim ersten Mal schemenhaft zu sehen und so weiter. Und dann kannst du auch ein zweites Mal beten. Amen. So wie Jesus, es ist keine Schande, zweimal zu beten, ja, weil Jesus hat auch zweimal für den Blinden gebeten, hat zweimal gesagt, sei geheilt und erst beim zweiten Mal war er komplett geheilt. Ja. Aber wichtig ist immer, dass du es immer mit dieser Glaubenskühnheit verbindest. All diese Handlungen, Ohren zum Beispiel, was mache ich bei Ohren? Praktisch finde ich es zum Beispiel, wenn ein Ohr schlechter ist als das andere. Weil das ist immer deswegen praktisch, weil dann können es die Leute sehr einfach testen. Ja? Wenn beide Ohren gleich schlecht sind, ist für sie oft schwieriger zu testen. Es sei denn, sie sind wirklich so schlecht, die Ohren, dass man es wirklich sofort merkt, wenn es besser geworden ist. Ja? Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand auf beiden Ohren, sage ich mal, 70% hört als Beispiel, dann ist jetzt mit einem Schnackeln oder so, kann er das noch relativ schwer. Vielleicht kann er sagen, ja, es ist irgendwie ein bisschen lauter geworden oder so. Vielleicht, ja. Aber es ist manchmal schwer zu testen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das hast, dass du ein Ohr stärker hast als das andere von der Schwerhörigkeit her, dann sage ich immer bevor ich bete, weil es muss immer Glauben involviert sein. Ja? Ich möchte, dass die Leute vorher, nachher sehen. Ja? Damit gehst du selber als Heilungsdiener aufs Wasser. Ja? Wir reden von Kühnheit. Dann sage ich also, wenn zum Beispiel das Ohr besser ist als das, dann sage ich halt zuerst mal das schlechtere Ohr zu, ja, weil dann hat sie den Vergleich, dann schnippe ich bei dem besseren Ohr, na, dann sage ich, okay, anderes Ohr zuhalten und dann schnippe ich bei dem Ohr und dann frage ich sie so, wie ist es? Und dann sagt sie normalerweise, wenn das stimmt, was sie vorher gesagt hat und sie nicht zufällig währenddessen schon geheilt ist, das hatte ich auch schon erlebt, dass sie da zuerst kamen, weil sie sagten, das Ohr ist viel schlechter als das, dann habe ich sie beim ersten Mal schnippen lassen, dann war es schon geheilt, ne? Dann war es schon wieder gut. Dann preist den Herrn, dann musst du nicht mehr beten. Aber wenn normalerweise wird sie sagen, ja, das Ohr ist schlechter als das, ne? Also, und dann bete ich für das Ohr, befehle dem taubmachenden Geist zu weichen, wie auch immer der Heilige Geist sich leitet. Das ist nicht immer ein taubmachender Geist. Ne? Halleluja. Du hörst aber auf beiden Ohren. Ja, ne? Ja, ja, okay. Ja? Das heißt, ich setze einfach die Kraft Gottes frei. Im Glauben sehe ich die Kraft Gottes in das Ohr reinfließen. Da kriegst du auch eine kleine Spülung. Ja, ja, das ist gut. Schade nichts, ne? Halleluja. Weißt du, ne? Und wenn ich spüre, der Heilige Geist hat sein Werk getan, dann nehme ich die Hand weg und dann sage ich sofort, ohne große Verzögerung, sage ich so, das Ohr zu, Test, hier, okay, das Ohr zu, Test, Test. Ja, ja, super. Preis den Herrn, Halleluja. Okay, das ist eine Glaubenshandlung. Amen. Es kann passieren, dass die Person sagt, selten, aber es passiert manchmal, dass die Person sagt, nee, ist immer noch gleich, dann bete ich noch ein zweites Mal. Ja. Manchmal sagt die Person, ja, der Unterschied ist kleiner geworden. Dann bete ich auch nochmal. Ja. Normalerweise mache ich so, wenn ich ein drittes Mal gebetet habe und es ist zum Beispiel beim dritten Mal nochmal ein bisschen besser geworden als beim zweiten Mal oder auch es ist gleich geblieben, dann sage ich meistens, okay, und der Rest kommt auch noch, Gott macht es von uns. Weil dann ist ja bereits die heilende Kraft, weil manchmal ist es wirklich so eine schrittweise Sache. Ja. Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man natürlich auch hat. Man kann auch viermal beten, das ist auch nicht verboten. Bei dir ist jetzt ganz heiß, weißt du, ja, im ganzen Kopf. Ja, du hast jetzt schon von der Halswirbelsäule und von überall her abgekriegt. Ja. Preist den Herrn. Das sind diese Zeichenhandlungen oder Karpaltunnelsyndrom. Ja. Karpaltunnelsyndrom heißt, dass hier Schwachheit in den Händen ist, ja. Also die Power nicht in den Händen ist, dass meistens Taubheit auch in den Fingern ist, Schmerzen teilweise auch, je nachdem, wie weit die Sache fortgeschritten ist. Da mache ich immer als Test, vorher sage ich immer entweder die beiden Finger oder die beiden Finger, so fest du kannst zusammen machen, ne, und dagegen halten. Ja, sie hat kein Karpaltunnelsyndrom, das merkt man schon. Okay, normalerweise, wenn sie es hätte, dann lass mal los, dann würde es einfach ziemlich hier durchflutschen, ja. Je nachdem, wie stark das Symptom ist. Auf jeden Fall merkt man dann, hat die Person hier nicht richtig Kraft. Ja, und dann bete ich, dann befehle ich, dem Karpaltunnel sich zu öffnen im Namen Jesus. Manchmal sage ich auch, frage ich auch, so, wie viel Jahre hast du denn das schon? Ja, und dann sagt sie, was weiß ich, 17,5 Jahre. Dann sage ich, okay, ich nehme jetzt dieses ganze Handgelenk im Raum des Geistes in der Zeit zurück um 18 Jahre, also mehr als das Syndrom ist. Und befehle jetzt dem Zustand, wie er vor 18 Jahren war, wieder in Existenz zu kommen. In Jesu Namen, Karpaltunnel, sei frei, im Namen Jesus. Ja. Okay, und dann lasse ich sie wieder testen, sofort wieder testen. Ja. Und dann meistens, eigentlich 99% der Fälle, ich glaube, ich habe es noch gar nie wirklich anders erlebt, ist die Kraft wieder da. Amen. Und dann weiß die Person, weißt du, das ist eine Hilfe deswegen auch für die Person, weil wenn nachher der Teufel vielleicht wieder kommt und am nächsten Morgen macht sie auf und oh, es kribbelt wieder ein bisschen oder es zieht wieder ein bisschen und so, dann erinnert sie sich dran und sagt, hey, aber ich hatte, bevor der gebetet hat oder die gebetet hat, hatte ich keine Kraft. Und danach hatte ich die volle Power, also hat Gott gewirkt. Und das ist für sie wiederum ein Glaubenszeichen, dass es ihr einfacher macht, sich drauf zu stellen. Amen. Okay, es gibt natürlich viele weitere, ich sag mal, Glaubenshandlungen, die du setzen kannst, zum Beispiel, wenn Füße unterschiedlich groß sind, ja, wenn jemand unterschiedlich große Füße hat, ja, du hast jetzt Schuhe an, da muss man die Schuhe ausziehen dazu, sonst kann man es nicht testen, ja, bei Unterschied, es gibt ja einige, die haben unterschiedlich große Füße, ja, dann muss man hinten erstmal schauen, dass sie natürlich hinten genau gerade zusammenstehen. Da nehme ich meistens dann so, wir haben ja so ein Schuhgrößen-Messgerät haben wir ja hier. Das lege ich dann da nach hinten und dann sage ich so, ja, der muss noch ein bisschen vor, genau, so, ja, ja, genau, so. Und dann kann man nämlich hier vorne sehen, ob sie gleich groß sind. Ja, Marina, dein einer ist eine kleine Idee, größer, oder? Ja, also vielleicht nur, na gut, das kann jetzt, wir müssen jetzt genau... Ja, nee, du bist da, Idee, ja, nee, es kommt hin. Nee, also du hast gleich große Füße, doch, doch. Ja, genau. Wenn sie jetzt ungleich groß sind, dann mache ich es meistens so, weil was ich nicht machen würde, ist, ich würde nicht die Person auf die Füße starren lassen, während es passiert. Weil je nachdem, ob die Person gläubig ist oder nicht gläubig ist, es gibt ja auch ungläubige Gläubige. Ja, oder es kann ja auch eine Person sein, die in Bezug auf die Sache jetzt vielleicht auch einfach keinen Glauben hat, weil sie das noch nie erlebt hat. Also deswegen mache ich es immer so, dass ich meinen Fuß so drüber tue, dass sie nicht gucken kann, was passiert. Ja. So. Das sind so Tricks, ja. Ja, weil es ist nicht immer gut, wenn die Person auf das starren kann, was passiert. Es kann auch einfach zu so einer Fixierung führen. Oh, ich will jetzt das Wunder sehen, ich will jetzt das Wunder sehen, ich will. Und dann hindert sie das Wunder im Endeffekt. Ne? Es ist wie eine Blockade im Raum des Geistes. Und deswegen sage ich einfach so, Füße kommt auf die gleiche Länge, beziehungsweise ich frage natürlich vorher, welcher Fuß soll kürzer werden oder länger werden. Also man kann entweder dem einen befehlen, länger zu werden oder dem anderen kürzer. In dem Fall habe ich schon öfters erlebt, dass gerade Frauen sagen, sie wollen kürzer. Also meistens wollen sie eigentlich kürzer in dem Fall. Bei der Größe wollen sie meistens größer werden, aber bei den Füßen wollen sie meistens kürzer. Okay, und dann befehle ich, den Füßen auf die gleiche Länge zu kommen, beziehungsweise dem zu langen auf die Länge des anderen zu schrumpfen, im Namen Jesus. Halleluja. Und dann sehe ich es im Glauben und wenn, solange sie nicht guckt, kann ich auch wegnehmen und selber im Glauben drauf schauen. Ja? Aber wenn sie dann guckt, dann schaut sie im Glauben bereits danach aus, dass es passiert. Ja? Und bumm, jetzt ist da. Halleluja. Juhu. Was du auch machen kannst, ist, du nimmst einfach gleich, das ist noch kühner im Glauben, du schnappst dir gleich die Fußmesssohle, ja, und legst sie einfach hin. Du kannst ja vorher messen und nachher messen. Ja. Das heißt, du kannst die Schuhgröße vorher messen. Was weiß ich, vorher hat sie 47,5 und danach hat sie 43. Ne? Danach 37, genau. Nein, aber du hast ja vorher, kannst ja beide Füße vermessen und hinterher kannst du es auch vermessen. Ja. Also, ich glaube, du kannst dich mal wieder hinsetzen zwischendurch. Ja, das sind einfach, gib mir mal der Marina einen Applaus. Halleluja. Super. Ja, das sind einfach so Handlungen des Glaubens, Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das ist Wunderwirkung. Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringen. Und das Entscheidende dabei ist, dass du von diesem Geist des Glaubens und der Kühnheit übernommen bist. Und deswegen ist es so wichtig, wie wir ganz am Anfang das zusammen gemacht haben, dass wir uns wirklich füllen mit der Herrlichkeit Gottes und mit dem Geist Gottes, bevor wir überhaupt in den Dienst gehen. Das ist das Allerwichtigste. Werdet voll Geistes. Halleluja. Und dann eben, wie gesagt, dieser Schlüssel, die Menschen dahin zu bekommen im Geist, und der Heilige Geist führt dich dabei, in Liebe dahin zu bekommen, dass sie glauben, dass sie jetzt geheilt werden. Ja? Zum Beispiel bei Rollstuhlfahrern, da mache ich es meistens so, wir haben jetzt keinen hier, aber weil selten sind Leute so weit, dass sie sagen können, ich bete einmal für sie, was weiß ich, lege die Hand drauf und dann sage ich, okay, steh auf, spring aus dem Rollstuhl raus. Ja? Das ist selten möglich, weil die Leute das einfach nicht glauben. Ja? Also mache ich Folgendes, das frage ich zum Beispiel zum ersten Mal, je nachdem, was die Ursache natürlich ist. Oft zum Beispiel Leute sitzen im Rollstuhl, sagen wir mal, verkrüppelnde Arthritis zum Beispiel. Ja? Dann haben sie normalerweise auch Schmerzen in den Beinen. Also lege ich erstmal die Hände auf die Beine und befehle erstmal den Schmerzen zu weichen. Ja? Und dann frage ich sie, wie ist mit den Schmerzen? Und sagen, oh, die Schmerzen werden schon weniger. Ja, oft erlebt. Ne? Das ist schon der erste Glaubenshinweis Gottes am Wirken. Ja? Da baut sich der Glaube der Person. Ja? Jetzt zum Beispiel in Hamburg hatte ich eine Frau, ja? Die hatte, da war es nicht Arthritis, sondern da war es auch nicht MS, aber so was Ähnliches wie MS war es, ja? Also was vom Gehirn ausging. Und deswegen saß sie im Rollstuhl. Und sie hatte Schmerzen sowohl in den Armen als auch in den Beinen. Also was habe ich gemacht? Ich habe erstmal für die Arme gebetet. Ich habe sogar zuerst mal nur für den einen Arm gebetet. Ja? Und dann sind die Schmerzen vollkommen weggegangen in dem Arm. Dann habe ich gesagt, super, jetzt beten wir für den anderen Arm. Sind die Schmerzen auch vollkommen weggegangen. Dann habe ich gesagt, so, jetzt geh mal in die Beine. Und dann sind in den Beinen die Schmerzen auch vollkommen weggegangen. Und dann hat sie schon von sich selber aus gesagt, ich glaube, ich sollte laufen. Dann war sie schon selber so weit, verstehst du? Da musst du nicht jemand aus dem Rollstuhl rausreißen mit so einem Pseudo-Glauben, sondern du arbeitest mit der Person zusammen. Zum Beispiel Daniela ist ja heute auch da. Die habe ich einfach gefragt, bist du bereit, mit mir zwei Schritte oder wie viel auch immer, ein paar Schritte zu gehen im Glauben? Ja? Ich frage die Person, bist du bereit? Ja? Wenn sie sagt, ja, ich investiere das, weil sonst ist für die Person unter Umständen auch eine sehr, ich sage mal, beschämende Erfahrung irgendwie. Ja? Es wird ihr gesagt, hey, steh aus dem Rollstuhl auf und dann sagt sie gleich wieder hin und so. Das ist einfach, ich sag mal, ungut. Ne? Und deswegen frage ich die Person selber und sage, hey, bist du bereit, einfach mal aufzustehen? Vielleicht konnte sie nie stehen. Dann sage ich einfach mal aufzustehen, ist mal das Erste. Ne? wenn sie dann steht, dann bete ich nochmal für die Beine, bete für Kraft, spreche Kraft rein und so weiter. Dann sage ich, hey, bist du bereit, noch einen Schritt zu gehen? Dann gehen wir einen Schritt zu was mit der Frau in Hamburg. Dann sind wir Schritte gegangen. Und dann sind wir noch schnellere Schritte gegangen. Der Mann, der Ehemann war dabei. Und dann habe ich den Ehemann irgendwann gefragt, als ich da mit ihr so rumgelaufen bin, habe ich den Ehemann gefragt, hey, wann ist denn das letzte Mal so gelaufen? Dann sagt er, naja, also mindestens 2 Jahre nicht. Und dann war es schon ein großes Wunder. Amen. Dann ist schon ein großes Wunder. Halleluja. Aber du wirkst praktisch dieses Wunder Schritt für Schritt. Du wirkst da hinein. Natürlich, sagen wir mal, das Allerliebste wäre mir, ich müsste einfach nur durch eine Reihe Rollstuhlfahrer gehen und sagen, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt und alle springen raus. Und in einer extremen Dimension der Herrlichkeit kann sowas auch möglich sein. Absolut. Ja? Wenn der Glaube der Leute schon so hoch ist, ja? Aber nur allein dein Glaube macht es in dem Fall noch nicht, sondern die Person, um überhaupt aufzustehen, braucht sie ja den Glauben aufzustehen. Ja. Ja. Also du arbeitest mit den Leuten zusammen, dass sie glauben, dass etwas passiert ist. Ja. Es geht immer um den Token des Glaubens. Wenn zum Beispiel jemand fehlt die Schilddrüse, ja, das finde ich auch eine super Sache. Ja. Also jetzt nicht für die Person, wenn ihr die Schilddrüse fehlt. Aber es ist eine super Sache im Heilungsdienst, sehr dankbare Sache. Warum? Weil die normalerweise haben sie hier, fühlen sie ja das Loch. Ja? Also wenn richtig was rausoperiert worden ist, dann ist, also richtig kräftig, dann ist meistens hier so ein Loch. Ja? Also natürlich hast du, ja, also du merkst es bei dir, wenn du drauf drückst, dann kommt schnell ein Widerstand. Ne? Und dann merkst du, da ist was. Ja? Und die fühlen aber wie so ein Loch. Ja? Und dann kannst du einfach zu der Person sagen, hey, fühl mal. Und dann sagt sie, ja, ist ein Loch. Okay. Und dann sage ich, nimm die Hand weg, weil das ist immer wichtig. Während du betest, wieder das Gleiche. Wenn die Person sich so drauf fixiert, auf die Heilung, dann fühlt sie die ganze Zeit, oh, geht was, passiert was. Ist so fixiert, meistens im Unglauben irgendwie, passiert nichts. Ne? Also sage ich, Hand weg. Ich lege die Hand drauf, Befehl, dass die Schilddrüse wächst in Jesu Namen und dann nehme ich meine Hand weg oder vielleicht lege ich auch selber gar nicht die Hand auf, sondern bete einfach nur, dass die Herrlichkeit Gottes sie so berührt und dann sage ich so, nimm deine Hand wieder hin und dann sagt sie wieder, oh ja, ich spüre was und dann ist es das Zeichen, Amen. Dann weiß sie, aha, es ist was passiert, weil sie spürt es ja selber, Amen. Und du hast im Glauben gehandelt, ja, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sie sagt, ja, ist immer noch ein Loch. Ist ja nicht schlimm, dann bete es nochmal. Befehlst, dass es in Existenz kommt. Am Ende deines Dienstes an einer Person sollte immer die Glaubensermutigung stehen. Das heißt, am Ende des Dienstes solltest du der Person zusprechen, Gott hat gewirkt, egal, weißt du, was du sofort testen kannst. Manche Sachen kann man ja überhaupt nicht testen, da muss die Person erst zum Arzt gehen, Diabetes oder wie auch immer, muss die Werte checken oder Hashimoto oder solche Dinge, kannst du nicht sofort testen, aber wichtig ist immer, dass die Person am Ende ermutigt ist, dass du sagst, ja, ich glaube, da ist was passiert, die Kraft Gottes ist reingegangen, stell dich drauf, das Wort sagt es, durch seine Wunden bist du geheilt, stell dich da drauf, check es beim Arzt, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Wichtig ist immer, wir sagen den Leuten grundsätzlich nicht, sag mal nicht, wir sagen nicht, sie sollen eine Operation nicht machen, die der Arzt verordnet hat, wir sagen nicht, sie sollen ihre Medikamente absetzen, oder irgendeine ärztliche Behandlung abbrechen oder so irgendwas, sagen wir nicht, ja? Sondern wir sagen, der Heilige Geist für dich, der Friede Gottes in deinem Herzen ist der Schiedsrichter. Amen. Wenn sie so eine Glaubenssicherheit haben nach dem Gebet, dass sie zum Beispiel sagen, ich lasse die Medikamente weg, das hatte ich zum Beispiel oft bei Leuten, die Hashimoto hatten, ja? Für die habe ich gebetet, ich habe ihnen nie gesagt, lass deine Medikamente weg, aber oft haben die Leute hinterher einfach selber ihre Medikamente, hatten den Eindruck, sie sollen ihre Medikamente weglassen. Wenn sie dann wieder zum Arzt gegangen sind, hat der Arzt sie durchgecheckt und gesagt, hey super, nehmen Sie weiter Ihre Medikamente, passt alles. Dann wussten sie, sie sind geheilt, weil die Werte normal waren, obwohl keine Medikamente mehr genommen wurden. Ja? Deswegen, das sagen wir auch immer in unserem Haftungsausschluss auf diesem Zettel, den wir den Heilungssuchenden auch speziell hier in den Heilungsräumen geben. Wir machen keine medizinische Behandlung. Das heißt, wir geben auch keine medizinischen Ratschläge. Wir sagen nicht, lass das Medikament weg, nimm vielleicht eher das oder wie auch immer. Also auch selbst wenn du medizinisch irgendwas weißt, mach das nicht. Selbst wenn du der Meinung bist, wirklich, ja, das Medikament ist für das Problem ein gutes Medikament, mach das nicht im Rahmen des Heilungsdienstes. Ja? Weil das ist auch eine rechtliche eine schwierige Sache dann, weil in dem Moment fungierst du wie ein Arzt und das darfst du nur, wenn du entsprechend zugelassen bist. Genau. Ja. Was wir machen, ist geistliche Heilung auf der Basis der Bibel, Glaubensheilung nennt man das normalerweise im weltlichen Bereich. Ja. Das ist das, was wir machen. Das heißt, wir ermutigen die Leute, im Glauben festzuhalten an ihrer Heilung. Ja. Wir weisen sie vielleicht auch nochmal darauf hin, weißt du, das ist auch immer eine gute Sache. Wenn zum Beispiel du für eine Person, das wirst du gerade hier in den Heilungsräumen öfters haben, du betest für fünf, wie viele Sachen dürfen sie draufschreiben auf die Zettel? Drei. Also betest du für bis zu drei Sachen bei einer Person. Jetzt kann sein, die eine Sache sind Schmerzen im Körper, dann hat sie vielleicht noch Diabetes und was weiß ich, Augeninnendruck stimmt auch nicht, Glaukom zum Beispiel. Ja. Dann würde ich immer beginnen mit den Schmerzen, weil das ist was, wo man sofort sehen kann. Ja? Wenn die Schmerzen weg sind, ist schon ein Glaubenszeichen. Dann können sie viel leichter empfangen, wenn du fürs Glaukom betest und sie können leichter empfangen, wenn du für, was hat man noch, Diabetes betest. Ja? Und dann kannst du sie zum Schluss auch nochmal ermutigen, kannst sagen, schau, der Gott, der dir jetzt in einer Sekunde die Schmerzen weggenommen hat, dem kannst du auch vertrauen, dass er dich von Diabetes geheilt hat. Ja? Und dann können sie sich darauf stellen. Ja? Weil letztendlich geht es immer darum, ja, dass die Leute wie eine Begegnung haben im Glauben mit Gott. Darum geht's. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie eine Vision haben müssen von Jesus, wie er in die Füße wäscht oder so. Hatten wir auch schon hier in den Heilungsräumen solche Sachen. Das macht aber Gott souverän. Aber es geht darum, dass sie innerlich wissen, jetzt ist was anders mit mir. Ich bin verändert. Gott hat gewirkt, ja? Dass dieser Glaubenstoken da ist. Deswegen manchmal frage ich ja einfach nur die Leute, zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, jemand hat Krebs im Magen-Darm-Bereich, hat jetzt keine akuten Symptome, keine Schmerzen oder so, das heißt, du kannst jetzt nicht vorher nachher testen, aber dann lege ich die Hand drauf, bete für die Person und dann frage ich, was spürst du? Ja? Und oft wird ihnen Gott einfach in seiner Gnade ein Zeichen geben, zum Beispiel, indem sie Wärme spüren in dem Bereich plötzlich oder ein Kribbeln oder was gibt es noch so, wie so Elektrizität, die durchgeht oder was auch immer, ja, sie spüren. Und wenn sie sagen, ja, ich spüre total irgendwie, da bewegt sich was, manche sagen einfach nur, da tut sich was und so, ja super, das ist Gott, der wirkt, kann sie gleich ermutigen und sagen, darauf kann sie stellen, er ist am Wirken, er macht es und check es einfach dann in ein paar Tagen und stell dich drauf, dass du geheilt bist, ja. Also weise sie immer auf das hin, was ihren Glauben aufbaut. Ja? Lenk sie immer von dem weg, was ihren Glauben abbauen will und lenk sie zu dem hin, was ihren Glauben aufbaut. Amen. Habt ihr bis hierher irgendeine Frage? Wir sind ja hier unter uns, das heißt, du kannst jede Frage stellen, die du gerne noch wissen möchtest zum Thema Heilungsdienst. Ja? Also so viel vielleicht erstmal zu dem durch die Liebe wirksamen Glauben. Ja. Und dann ist es wie so ein Ding, ja, klar, ich höre von Gott, ne? Aber ich mache das nie. Ich sage immer, lass dir das wirklich von Gott zeigen, einfach, ne? Und ich denke, das ist wichtig, dass man sich nicht rauskitzeln lässt oder da am Stolz oder wie auch immer. Du hast doch diese Gabe, prophetische Gabe. Jetzt sag mir doch, du müsstest doch eigentlich von Gott hören, dass man sich irgendwie beweisen muss, dass man die wirklich hat. Und dann oft sind die Leute etwas enttäuscht, wenn man dann sagt, du, ich glaube, du musst das wirklich selber für dich hören. Einfach, ich bete dafür, dass Gott dir wirklich die Offenbarung schenkt. Aber darauf darf man nicht gehen, da nicht reinfallen, dass man dann irgendwas produziert, nur weil die Person einen da zu erwischen letztlich. Ja. Also es ist, ja, genau. Ja, letztendlich die Entscheidung, eine Chemotherapie abzusetzen, muss ja die Person nachher im Glauben durchziehen. Du bist ja nicht da. Du kannst ja nicht den ganzen Tag sie ermutigen und ihr sagen, hey, bleib dran du kannst auch nicht ihren Glauben ersetzen. Entweder die Person hat den Glauben innerlich, also diesen Frieden auch darüber, diesen Weg zu gehen oder nicht. Niemand kann in jemand anders hineinschlüpfen und diesen Weg für die Person gehen. Und deswegen kannst du auch nicht jemand anders sagen, welchen Weg er gehen soll. Ja. Die Person muss es selber entscheiden. Ja. Und da gibt es ja auch immer Zwischenwege. Manchmal gibt es auch Wege, was weiß ich, manche Leute sagen, ja, ich mache die Therapie, aber nicht die zum Beispiel oder so. Wie auch immer der Heilige Geist jemand führt. Ne? Es gibt zwei Arten von Leuten, wo es mir manchmal schwerfällt. Das eine sind die sehr genaue Vorstellungen haben, wie das abzulaufen hat, der Heilungsdienst, ja. Die dann teilweise auch selber reinbeten, also die man dann auch, also die kann ich immer kaum da rausholen aus ihrer Fixierung. Das andere sind die, wo wie eine Wand ist, wo es gar nicht reingeht. Da weiß ich immer nicht, wie ich da adäquat gut reagieren kann. Ja, also bei denjenigen, die immer selber reinbeten, die versuche ich immer dadurch zu stoppen, indem ich sage, hey, jetzt darfst du einfach empfangen, ich bete jetzt, du musst jetzt nicht beten. Ja? Und versuche sie auf die Weise einfach ruhig zu stellen ein bisschen. Ja? Weil die Sache ist tatsächlich die, je entspannter die Leute sind, umso leichter können sie empfangen. Wenn sie selber das versuchen zu kontrollieren, ist es ganz, ganz schwer. Vor allen Dingen brauchen sie deinen Heilungsdienst gar nicht unbedingt, weil wenn sie eh selber am besten wissen, wie man betet, können sie ja selber beten und erwarten, dass es passiert. Also das kann ja nicht sein. Sie kommen ja zu dir, weil sie selber nicht weitergekommen sind. Ich würde es auch unter Umständen, das würde ja auch jemand ganz klar auch sagen, wenn ich merke, oh, das ist wirklich so ein Geist der Rebellion oder so, dann würde ich sagen, hey, du bist jetzt doch hierher gekommen, weil du selber nicht weitergekommen bist. Also lass doch jetzt mich beten und du hörst einfach mal, bist einfach mal still. Ja. Also jetzt so kann man schon konfrontieren, in Liebe natürlich, aber schon auch klar kann man schon konfrontieren. Ja. Weil manchmal musst du so einen Geist konfrontieren, sonst kommst du gar nicht weiter. Ne. Und bei denen, wo es sich anfühlt wie eine Wand, da würde ich einfach den Heiligen Geist fragen, Herr, wie bringe ich sie aus diesem, das ist ja ein Unglaube letztendlich, ne? Wie bringe ich sie aus diesem Unglauben raus? Das heißt, entweder ich kann sie ermutigen durch das Wort Gottes, ne? Oder ich kann sie ermutigen durch ein Zeugnis. Das mache ich auch gern, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, oh, ich habe MS zum Beispiel. Dann sage ich, oh, da kenne ich jemand, die ist jetzt vor einem halben Jahr aus dem Rollstuhl aufgestanden, die hat ja auch MS und so weiter. Verstehst du, dann bringe ich das Zeugnis. Oder jemand sagt, ich bin schwerhörig. Dann sage ich, oh, letzte Woche in Oldenburg, das habe ich für drei Leute gebetet und die waren auch schwerhörig und die Ohren sind geöffnet worden. Ne? Also einfach Zeugnisse. Und es müssen auch nicht mal Zeugnisse sein, die du selber, bei dir selber passiert sind. Du kannst auch sagen, hey, im letzten Wundergottesdienst hier zum Beispiel bei Glory Life ist genau das auch passiert. Ne? Also auf Beispiele zu verweisen von Leuten, wo genau das, was sie haben, schon passiert ist. Weil viele Leute denken, dass sie ein besonders schwerer Fall sind und dass das bei ihnen natürlich nicht funktioniert. Ne? Beziehungsweise, oder sie denken sogar eben generell, ihre Krankheit ist einfach so heftig, dass Gott sowas nicht macht. Es gibt aber, du kannst dir sicher sein, es gibt eigentlich praktisch keine Krankheit, die bei Glory Life nicht schon geheilt worden wäre. Ne? Egal, ob das MS ist, Parkinson ist, Diabetes ist, Krebs ist, ich weiß nicht, Hashimoto oder wie diese Dinge auch alle heißen. Ich meine, sicher gibt es irgendeine seltene Krankheit, die wir noch nicht hatten, aber verstehst, wenn Gott Krebs heilen kann, wenn Gott MS heilen kann und so weiter, dann kann er auch, was weiß ich, was anderes heilen. Ja. Dann kann er alles heilen. Das ist einfach so. Ja. Wenn Gott ein gehirntotes Mädchen wieder auferwecken kann, sodass sie vollkommen normal ist, dann kann er alles tun. Und das sind alles Dinge, die wir schon erlebt haben. Also Ermutigung durch Zeugnisse ist immer eine gute Sache. Ermutigung durch Zeugnisse, Ermutigung durch das Wort Gottes oder auch Worte der Erkenntnis, die Sache aufschließen. Ja. Wie ich jetzt, habe ich es glaube ich am Donnerstag erzählt, genau, habe ich es erzählt von der Frau, die mal hier bei uns im Gottesdienst war, die aus Afrika kam und die Mutter von ihr hat in Afrika Zauberei getrieben und sie kam und ich habe für sie gebetet und war wie diese Wand, ja, die Schmerzen sind nicht weggegangen, nichts ist passiert und dann habe ich sie einfach gefragt, habe ich den Heiligen Geist gefragt zuerst und der hat mir gesagt, ja, frag sie nach einer okkulten Sache in ihrer Familie und dann hat sie es bestätigt, hat gesagt, ja, bei meiner Mutter war das, dann haben wir das gebrochen und sofort waren die Schmerzen danach weg, ja. Also Worte der Erkenntnis bauen auch den Glauben auf. Ja. Die Wand ist letztendlich immer eine Wand des Unglaubens, wenn du sowas spürst. Ja. Und dann muss man einfach den Heiligen Geist in Liebe und Kühnheit und Glauben fragen, was hilft, um diesen Glauben in den Leuten aufzubauen. Ja. Tatjana? Ja, es ist ja dann mal so, dass die Personen dann mit einer Liste kommen, wo drei Sachen draufstehen. Aber wenn man das so anfängt, für sie zu beten, da kommen ganz andere Sachen zum Vorschein, ja, und das ist ja, das verläuft ja ganz anders und dann ganz andere Krankheiten oder seelische halt Sachen werden dann auch dann offenbart und die Geister und dann also stehen die Personen nachher und sagen, aber diese drei Sachen, ja, und es ist ja so, dass man muss denen also erklären, dass alles, was sie bekommen haben, haben sie von Gott empfangen und Gott wollte sie genauso begegnen. Und alle diese Sachen, die auf dieser Liste auch also mit inkludiert sind, oder muss man dann auch für diese Sachen auch noch beten? Also was ihr machen solltet im Heilungsraum jetzt. Im Heilungsraum sollte es schon so sein, dass ihr euch das anschaut, was die Leute aufgeschrieben haben da drauf, weil das haben sie ja extra aufgeschrieben. Die geben euch ja den Zettel, wo die Gebetswünsche draufstehen, steht dran, bitte maximal drei Gebetsanliegen, genau, damit es eben nicht eine uferlose Liste wird, ja, weil das einfach auch aus Zeitgründen. Wir haben ja pro Gebet haben wir etwa 8 bis maximal 10 Minuten Zeit. Ja. Man muss ja auch noch rechnen, es wechselt und so weiter. Jedes Team muss in einer Runde, die insgesamt auf 35 Minuten terminiert ist, muss jedes Team für mindestens 3 Leute beten. Ja. Einfach von der Zahl der Teilnehmer her. So ist es getaktet. Das heißt, ihr könnt nicht eine Viertelstunde für eine Person beten. Das geht nicht, weil sonst kommt der ganze Rhythmus der Heilungsräume durcheinander. 8 bis 10 Minuten ist das Maximum. Deswegen haben wir hier diese 3 Gebetsanliegen. Das heißt, ihr solltet euch schon zuerst diese 3 Gebetsanliegen anschauen. Ihr solltet also auch damit beginnen, für diese Sachen zu beten. Und wenn dann der Heilige Geist noch andere Dinge zeigt, die so nebenher passieren, dann ist das ja auch in Ordnung. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass es darauf limitiert sein muss. Ne? Aber natürlich sollte schon der Fokus auch bei diesen 3 Gebetsanliegen sein, weil sonst sagen sie, ich habe die 3 Gebetsanliegen aufgeschrieben, aber für nichts davon ist gebetet worden. Dann brauchen wir ihnen einen Zettel nicht zu geben, ne, im Endeffekt. Also es sollten schon diese 3 Gebetsanliegen auf jeden Fall auch gebetet werden. Wenn der Heilige Geist dich erstmal wo ganz anders hinführt, dann kannst du zum Schluss ja wieder darauf zurückkommen. Aber dafür geben dir, genau, nach 8 bis 10 Minuten spätestens, ja. Das heißt, die Leute geben dir ja den Zettel, sodass du weißt, welche Anliegen sind. Und an denen sollte man sich schon zumindest orientieren, ja, vom Grundsatz her. Ja. Genau, also vielleicht gerade, jetzt sind wir gerade auch beim Ablauf Heilungsräume nochmal kurz, weil die Heilungsräume ist nochmal ein bisschen was anderes wie der normale Heilungsdienst, den wir, was heißt normal? Normal ist er nicht, aber übernatürlich normal, den wir nach einem Gottesdienst tun, ist ja nochmal ein bisschen anders. Hier in den Heilungsräumen geht es ja darum, dass die Leute wirklich eingeweicht werden in der Gegenwart Gottes. Ja, das heißt, in dem zweiten Heilungsraum, in dem ihr den Leuten dienen werdet, hier im ersten Heilungsraum, werden die Leute ermutigt, ja, zu empfangen, sie werden abgeholt und überhaupt erstmal reingeführt, dass Gott heute heilt, es werden ihnen Zeugnisse erzählt, es wird auch ein erstes Mal die Kraft Gottes freigesetzt, die ersten Sachen passieren auch schon, Schmerzen gehen vielleicht weg oder das ein oder andere Symptom verschwindet schon und dann kommen sie in den zweiten Heilungsraum und dort werden sie ja eingeweicht erstmal in der Gegenwart Gottes. Ja, da kommen also 20 Leute da rein, ihr seid vielleicht 6 oder 7 Teams maximal. Das heißt, es kann ja sowieso nicht für alle sofort gebetet werden. Ja, deswegen ermutigen wir hier im ersten Heilungsraum die Leute, dass sie wirklich die Zeit nutzen, zu saugen, aufzunehmen. Da ist ja Musik. Man kann Abendmahl nehmen in dem zweiten Heilungsraum. Das Abendmahl steht bereit, kann man selbstständig machen. Man kann einfach in so einem Liegestuhl sitzen und saugen. Man kann auf einer Decke liegen am Boden, wie auch immer man das will, aber man sollte nicht, die Leute sollen nicht einfach da jetzt nur irgendwo auf einem Stuhl sitzen und sagen, wann kommen sie denn endlich zu mir? Ja, wann wird jetzt endlich für mich gebetet? Und hinterher sind sie noch sauer, ja, für mich wurde erst nach 20 Minuten gebetet. Ja, das kann passieren, weil wenn die Heilungsteams für 3 Leute beten müssen, für jeden 10 Minuten Zeit haben, kann es sein, im Zweifelsfall, dass für Leute eben erst nach 20 Minuten gebetet wird. Und wir ermutigen hier die Leute, dass sie die 20 Minuten sich nicht einfach langweilen oder irgendwie ärgerlich in der Gegend rumschauen, wann jetzt endlich jemand kommt und für sie betet, sondern dass sie wirklich die Gegenwart Gottes aufnehmen. Ja, weil das ist das Ziel der Heilungsräume, wirklich aufzunehmen. Ja, auch nachdem du für sie gebetet hast, sollen sie nicht gleich zur Tür rennen, sondern sie sollen weiter einfach die Gegenwart Gottes aufnehmen. Ja. Und so ist auch das Gebet, das ihr als Heilungsteam macht, in den Heilungsräumen sind ja immer 2er Teams, das heißt, als Team solltet ihr einfach auch diesen Fokus haben, dass ihr wirklich die Leute auch einweicht in der Gegenwart Gottes. Möglichst. Je mehr sie sich fallen lassen, umso besser ist es. Und das ist hier, die Chance ist hier noch größer, dass sie in dieses Reinfallen kommen, als jetzt am Ende eines Sonntagsgottesdienstes oder morgen jetzt am Ende des Wundergottesdienstes zum Beispiel. Ja. Hier haben sie diese Möglichkeit, sich mehr fallen zu lassen, weil erstens haben sie hier schon eine halbe Stunde Ermutigung gehabt und dann kommen sie da rein, haben sie runterfahrende Musik, Meditationsmusik, sie haben einfach diese entspannende Atmosphäre. Ja. Das heißt, sie können sich mehr fallen lassen. Und dazu solltet ihr sie auch weiter ermutigen. Ja. Und so betet ihr einfach in sie hinein sozusagen. Ja. Wichtig ist auch, führt keine Seelsorgegespräche mit ihnen. Selbst wenn man denkt, dass es vielleicht eigentlich sie das bräuchten oder dass sie signalisieren, dass sie das bräuchten. Es geht darum wirklich, das ist das Ziel der Heilungsräume, sonst müsste man einen ganz anderen Dienst anbieten. Das Ziel der Heilungsräume ist wirklich, die Leute einzuweichen und sie auch zu lehren, was es heißt, sich in die Herrlichkeit Gottes hineinfallen zu lassen. Ja? Also es ist kein Ort, noch weniger als sonntags eigentlich, ne? Also nach einem Wundergottesdienst, ist das hier ein Ort, wo man Seelsorgegespräche führt. Ja? Also versucht es, wenn irgend möglich, einfach das zu beherzigen, weil Sonst sind sie an dem ganzen Ziel eigentlich und der ganzen Ausrichtung der Heilungsräume eigentlich vorbeigegangen, die Leute. Ja. Eigentlich geht es darum, dass die Leute hier aufsaugend einfach durch von Raum zu Raum gehen, mehr oder weniger schlafwandlerisch. Ja. Die Ordner führen sie ja von einem Raum zum anderen Raum. Sie müssen nicht mehr ihren Weg suchen oder irgendwas, sondern einfach, wo geht's jetzt hin? Ja. Und dann geht es in den zweiten Raum und Halleluja, preis den Herrn, die Gegenwart Gottes. Und dann kommt plötzlich jemand und betet für sie, noch schöner und so weiter. Weil es soll wirklich so eine Wellnessbehandlung auch sein. Ne? Und nicht so ein Redegeschichte, ist keine Therapiesitzung oder so. Ne? Sondern es ist wirklich eine Wellnessbehandlung. Ja? So kannst du vielleicht den Unterschied erklären. Es ist keine psychologische Therapiesitzung, jetzt bei einer Kur zum Beispiel. Ja? Da gibt es ja so Therapiesitzungen, wo die Leute sich unterhalten mit irgendeinem Psychologen. Und dann gibt es einfach diese Wellnessbehandlungen, wo sie eingerieben werden, was weiß ich, mit Schmodder oder mit Honig oder mit sonst was, keine Ahnung. Wo man sich damit einreiben lässt. Ja? Einfach, oder man badet in Stutenmilch oder sonst irgendwas. Ja? Einfach diese Wellness. Und so sollen sie das verstehen vom Heiligen Geist her. Ja. Der Heilige Geist möchte sie hier wirklich in Herrlichkeitsmilch baden. Ja. Er möchte sie hier einweichen. Ja. Und ich weiß schon, die Leute, die kommen, sind nicht immer alle schon so gepolt. Ja. Und deswegen musst du da vielleicht auch manchmal ein bisschen hinführen. Ja. Aber wenn du das einfach im Hinterkopf hast, dann glaube ich, dass zumindest das, was möglich ist, bei den Leuten auch passieren wird. Ja. Genau. Gut. Und dann zum Schluss, wenn ihr gebetet habt für die Leute, füllt den Zettel aus, ja, den ich gerade gezeigt habe hier. Und zwar insbesondere füllt den mit ihnen aus hier hinten. Beschreibung dessen, was sofort sichtbar geworden ist, ja, hier auf der Rückseite. Beschreibung des Wunders, also das, was sofort sichtbar geworden ist, tragt ihr dort ein. Und dann, was auch wichtig ist, genau, dein Ergebnis, entweder Besserung oder Wunder. Und dann können ärztliche Atteste beigefügt werden, ja, nein. Und auch eben sehr wichtig, ist eine weitere Kontaktaufnahme erwünscht? Das wäre super, wenn Sie das ankreuzen würden, auch wenn Sie Nein ankreuzen, ist natürlich auch okay. Aber wenn Sie Ja ankreuzen, dann wird die Astrid einfach von unseren Heilungsräumen diesen Leuten weiter nachgehen. Das heißt, sie wird in 2 Wochen nochmal anrufen und sagen, hey, wie ist denn jetzt? Wie geht's dir? Wird sie nochmal ermutigen im Glauben? Und es wird Ihnen helfen, ja, um im Glauben zu stehen. Das machen wir aber nur, wenn hier Ja angekreuzt ist. Ja. Das Gleiche ist eine anonymisierte Publikation des Wunders erlaubt. Ja. Wir tun ja Wunderberichte anonym, also nur mit Initialen normalerweise, was weiß ich, TP zum Beispiel, ja, tun wir veröffentlichen, und wenn Sie dem zustimmen, dann können Sie hier Ja ankreuzen. Also denkt dran, einfach das mit Ihnen auszufüllen und am Schluss diese Berichte der Astrid zu geben. Ja. Okay, alle diese Berichte also nicht mit nach Hause nehmen. Okay, gut. Okay, alles, was man testen kann, sofort testen lassen, das habe ich schon gesagt, ne? Im Glauben, alles, was man sofort testen kann, genau. Und genau, das wäre auch noch ein Punkt, alle die Dinge, wo sofort ein Wunder wirklich passiert ist, ne? Gebt es möglichst weiter direkt an die Astrid im Heilungsraum oder an jemanden vom Berichtsdienst, ich glaube, die Trea macht Berichtsdienst auch, Silke, okay, also der Frau von Andreas, Silke, einfach diese Sachen gleich weitergeben. Sag, hey, du, bei mir ist gerade eine gelaufen, die nicht mehr laufen konnte seit 10 Jahren oder so. Einfach, dass wir gleich auch diese Berichte haben, weil dann können wir nämlich das, was dort passiert, schon wieder hier im ersten Heilungsraum, anderen, die neu kommen, weil es sind ja 3 Gruppen, die hier durchlaufen. Ja? Das heißt, ich kann zum Beispiel hier in dem ersten Raum oder der Andreas hier in dem ersten Raum schon wieder den Leuten erzählen, was im Raum davor passiert ist, die schon im zweiten Raum waren. Das heißt, damit können wir sie schon ermutigen. Ja. Deswegen einfach gebt diese Berichte möglichst sofort weiter. Ja. Okay. Insgesamt dauert ein Heilungsraum, also ein Abschnitt, 35 Minuten. Wir haben jetzt gesagt 35 Minuten, wir hatten sonst immer 30 Minuten, aber wir haben gesagt, nee, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Also 35 Minuten, das heißt, es beginnt um 4, beginnt hier der erste Heilungsraum, da habt ihr noch nichts zu tun. Ihr könnt euch natürlich reinsetzen oder so, wie ihr wollt, oder einfach drüben schon vorbereiten. Nach 35 Minuten kommt die erste Gruppe rüber in den zweiten Heilungsraum und dann wird die Astrid nach 35 Minuten sagen, jetzt geht's weiter, in den nächsten Raum. Dann bitte auch nicht noch 2-3 Minuten weiter für die Leute beten, sondern dann wirklich zum Ende kommen, weil sonst geht das ganze Ding durcheinander. Ja? Sonst haben wir dann das Problem, dass dann im dritten Heilungsraum, weil die gehen ja dann weiter in den dritten Heilungsraum, wo dann Irina auf sie wartet, und dann kriegen sie da wieder nur die Hälfte mit und so. Deswegen nach 35 Minuten ist definitiv Gebetsschluss. Dann solltet ihr die Leute auch aus dem Raum schicken. Das heißt also dann ihnen sagen, geht bitte weiter in den dritten Heilungsraum, weil dann kommen nämlich die Nächsten. Ja. Es gibt dann immer mal ein paar so Spezialisten, die sagen, ah, ich will aber jetzt hier noch länger bleiben und so. Lasst es nicht zu, sondern das ist die 35 Minuten in jedem Raum. Ja, weil wie gesagt, sonst gibt es Chaos. Ne? Weil dann springen immer die Leute irgendwo zwischendurch rum und dann kann man sich auf nichts mehr konzentrieren. Ne? Also das können wir nicht individualisieren an dem Punkt. Okay? Gut, noch eine Frage? Ihr lasst euch selber dienen, ja. Super, preist den Herrn. Okay, dann beten wir jetzt noch zum Schluss zusammen. Setzen wir die Kraft Gottes frei. Halleluja, ich danke dir, Vater, für diese Teams, Herr. Ich danke dir für deine Kraft. Ich danke dir für deine Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, dass alles, was wir tun, dürfen wir herrlichkeitsorientiert tun. Das heißt, wir dürfen es tun in dem Bewusstsein, dass nicht wir die Handelnden sind, dass nicht wir die Dienenden sind, sondern dass du durch uns dienst, Herr. Halleluja. Und wir geben uns dir hin, Heiliger Geist, wir überlassen uns dir. Ja, wir haben wirklich diese Kühnheit zu sagen, ja, wir überlassen uns dir, Heiliger Geist. Wir überlassen uns bedingungslos dir. Fließe du durch uns, wirke du durch uns, tu, was du tun möchtest, Herr, in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, Vater, für deine Kraft, Herr, für deine Herrlichkeit, Herr, für deine Stärke, Herr, die in einer ganz neuen Dimension durch jeden Einzelnen fließt, Vater, auch ganz besonders durch jeden Einzelnen, der heute das erste Mal mitdient, Herr, als Azubi, Vater, danke, Herr, dass jeder Einzelne wirklich deine Kraft erfährt, Herr, danke, dass jeder Einzelne erlebt, Herr, dass der in ihm ist, stärker ist, als der im kranken Körper ist, in Jesu Namen, danke, dass jeder Einzelne erlebt, dass er hat, was er braucht, im Namen Jesus, im Namen Jesus, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, wuh, schicki, schicki, danke Jesus, Halleluja, Jesus, Jesus, Halleluja, wuh, wuh, thank you Jesus, Halleluja. Wow. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke für deine mächtige Kraft heute hier. Halleluja. Wow, wir preisen dich für deine Herrlichkeit, für deine Heilungsherrlichkeit, Herr. Deine heilende Herrlichkeit, deine wunderwirkende Herrlichkeit. Und Jesus, wir geben dir alle Ehre für all die Wunder, die heute Nachmittag hier passieren, Herr. Für all die Heilungen, die heute Nachmittag hier passieren, Herr. Wir geben dir alle Ehre, Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Wunderbar. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los.